Die Klimakrise stand tatsächlich nicht im Mittelpunkt für Krisis, als diese Theorie in den 80er Jahren entstand. Doch seit langem befasst sich Krisis auch ganz explizit damit. Ich habe zum Beispiel hier das Buch Shutdown, Klima, Corona und der notwendige Ausstieg aus dem Kapitalismus mitgebracht. So als Beleg dafür, ich habe außerdem auch noch den Klassiker Manifest gegen die Arbeit dabei. Ich werde dazu noch was sagen. Auch ich selbst halte seit über 10 Jahren Land auf Land ab Vorträge zum Thema Nachhaltigkeit und Kapitalismus. Implizit war die Klimakrise allerdings von Anfang an bei Krisis mitgedacht. Denn Krisis geht davon aus, dass die Logik des Kapitals ganz zwangsläufig in die globale Katastrophe führt, wenn es nicht gelingt, aus ihr auszusteigen. Krisis unterscheidet sich von anderen Kritikern durch eine ganz spezifische Krisentheorie, daher auch der Name Krisis. Kapitalistische Krise ist heute weit mehr als die bekannten, ewigen, sich wiederholenden Überproduktions- und Unterkonsumptionskrisen mit ihren schweren sozialen Folgen. Der Kapitalismus befindet sich heute in einer fundamentalen Systemkrise. Das ist was anderes als früher. Er untergräbt nämlich zunehmend seine eigene Grundlage, und das ist die Arbeit. Auslöser für diese Systemkrise ist der historisch präzedenzlose Produktivkraftschub durch die Mikroelektronik, der in den 70er Jahren begann und noch nicht aufhört. Das Wissen wird zur maßgeblichen Produktivkraft. Die Ausbeutung der wahren Arbeitskraft allein reicht für die Kapitalakkumulation nicht mehr aus. Sie benötigt dafür zunehmend die Finanzmärkte. Das ist der Hintergrund für die Aufblähung der gigantischen Finanzblasen, von denen die Weltwirtschaft und damit unser aller Leben abhängt. Die Blasen werden immer größer und sie haben eine außerordentlich unangenehme Eigenschaft. Sie können nämlich platzen und damit die ganze Gesellschaft, die an ihnen hängt. Die kapitalistische Logik der Warenverkäuferinnen hat aber gleichzeitig praktisch die ganze Welt durchdrungen. Die überwältigende Mehrheit der Menschen ist deswegen mehr denn je auf den Verkauf ihrer Arbeitskraft angewiesen. Doch deren sinkende Bedeutung für die Kapitalakkumulation hat zur Folge, dass sich ihre Verkaufsbedingungen unterm Strich seit Jahrzehnten verschlechtern. Das ist der objektive Hintergrund für die rückläufige Macht von Arbeiterbewegungen und Gewerkschaften. Zentral für Krisis ist die Kritik der Arbeit. Krisis unterscheidet strikt zwischen Arbeit auf der einen und sinnvoller, nützlicher Tätigkeit auf der anderen. Und das ist keine Spitzfindigkeit. Denn wären wir sinnvoll tätig, würde sich unser Wirtschaften und dem stofflichen Reichtum drehen, den wir immer brauchen, also Wohnen, Bildung, Kleidung, Nahrung und so weiter, den wir immer brauchen, der stoffliche Reichtum. Arbeit macht allerdings etwas völlig anderes. Arbeit ist Teil der Megamaschine aus ewigem Wachstum und Maximalprofit, deren Zweck es ist, aus Geld immer mehr Geld zu machen. Von dieser Megamaschine hängt die ganze Gesellschaft ab, auch die ArbeiterInnen selbst. Der Chef eines großen Automobilkonzerns wurde einmal gefragt, ob er denn nicht wisse, dass es der Planet auf Dauer nicht erträgt, wenn er mit immer mehr Autos geflutet wird. Seine Antwort war genial. Ja, es gibt wahrscheinlich zu viele Autos, aber unser Problem ist, es gibt zu wenig BMW. Und damit hat er genau die Logik auf den Punkt gebracht, das muss der Chef von Daimler und VW und von Toyota genauso sagen. Ja, ja, zu viele Autos, aber zu wenig VW. Aber das muss nicht nur der Chef sagen, das muss die Arbeiterin auch sagen, die bei BMW arbeitet und ihren Lebensunterhalt verdient. Und die kann 1000-mal verstanden haben, die Klimakrise, und wissen, dass es nicht so weitergeht. Die kann noch ihr Auto abgeschafft haben und nur noch mit dem Fahrrad fahren. Und trotzdem ist sie und ihre Familie davon abhängig, dass BMW möglichst viele von diesen Dingern produziert und verkauft. Ihr Leben hängt daran. Das ist die Falle, in der wir sitzen. Wenn wir die Welt nicht mit immer mehr schädlichen, gefährlichen und unnützen Betonbauten, Autos, Flugzeugen, Containerschiffen etc. zumüllen, gefährden wir unsere wirtschaftliche Existenz. Aber wenn wir es tun, zerstören wir unsere Lebensgrundlagen. Was bedeutet das nun für die Kooperation zwischen Klima- und Arbeiterinnenbewegung? Na, zunächst mal, dass sich beide einer einfachen Wahrheit stellen müssen. Wir arbeiten viel zu viel Bullshit. Wir arbeiten viel zu viel Bullshit. Vieles muss ersatzlos wegfallen. Die Umstellung der Produktion ist notwendig, keine Frage. Aber wir können die Welt auch nicht mit unendlich viel Straßenbahnen überschwemmen. Es gibt keinen Klimaschutz ohne radikale Arbeitszeitverkürzung und umgekehrt. Das wird nie und nimmer mit vollem Lohnausgleich gehen. Das Prinzip Lebensunterhalt durch Gelderwerb hat keine Zukunft mehr. Wir müssen raus aus der Falle des Arbeitsplatzes und brauchen eine völlig andere Art des Wirtschaftens. Vielleicht dazu dann noch etwas mehr. Jetzt erstmal vielen Dank.